geriebenen Parmesan kann man als Antrax ausgeben. Willkommen zum Cluecast. Guten Abend, werte Gäste. Wir freuen uns sehr, dass Sie heute akustisch bei uns dinieren möchten. Dürfen wir euch vielleicht schon etwas zu trinken bringen? Wir werden euch heute unser Menü nach dem Hauptgang präsentieren, da wir wissen, dass ihr schon längst hungrig auf die Story seid und ohnehin schon vorbestellt habt. Deshalb wünschen wir euch auch gleich guten Appetit mit der Kurzgeschichte. Der Pakt. Der Raum sah aus, als wäre in ihm schon seit Jahren weder etwas aufgeräumt, geschweige denn angefasst worden. Die Ausstellungs- und Werkmöbel waren zusammengestellt und teilweise mit Tüchern, auf denen sich eine dicke Staubschicht abgesetzt hatte, abgedeckt. Gar das alte Ladenschild der Schusterei stand noch in dem verlassenen Geschäftslokal an eine Wand gelehnt. In verblassten und wohl aufgepinselten Lettern war das Gründungsjahr 1909 zu erkennen. »Wir sind in einem Grab gelandet«, krächzte Cynthia mit heiserer Stimme, während sie auf dem hölzernen Dielen saß, den Rücken an die Ladentheke gelehnt. Ihre khakifarbene Jacke war an einigen Stellen frisch aufgerissen und das Innenfutter schaute heraus wie die Innereien eines schwer verwundeten Tieres. »Was hast du denn erwartet?«, fragte Josh rhetorisch, während er seinen kaum noch blutenden Arm hielt. Der Treffer hatte auch den Ärmel seines Pullovers arg zugesetzt. »Es ist ja nicht so, als ob wir noch groß eine Wahl gehabt hätten.« Sie zuckte etwas abwesend mit den Schultern, bevor sie die Ladung ihrer 9mm-Pistole prüfte. »Ich hab noch 2 Schuss. Wie sieht's bei dir aus?« Josh zog seine Waffe mit dem unverletzten Arm aus dem Hosenbund und erklärte dann: 3. »Wie lange haben wir wohl noch?« murmelte Cynthia und warf einen besorgten Blick auf die geschlossene Tür, über der eine alte Glocke baumelte, welche unangenehm laut geklingelt hatte, bevor sie eingetreten waren. 9 Monate. Vielleicht auch nur noch 6. Das weißt du doch«, entgegnete Josh grimmig und trat gegen eine Schneiderpuppe, die bedeckt mit einem alten Wachsmantel neben dem mit Pappe verdeckten Schaufenster stand. Sie geriet ins Wanken und fiel schließlich mit einem dumpfen Geräusch auf den Boden, eine Staubwolke aufwirbelnd. »Du weißt, was ich meine«, murmelte Cynthia. »Ich spreche nicht davon, was wäre, sondern was jetzt ist.« Sie schwieg kurz und wog dabei bedächtig ihre Waffe, die sich in ihren Händen kalt und schwer anfühlte. »Es wird sicher nicht mehr lange dauern. Das sind Profis.« »Wahrscheinlich hast du da recht«, stimmte er zu und erschauderte, als er ein leises Knacken unter der Schuhsohle hören konnte. Er beugte sich hinunter, um in dem Zwielicht besser sehen zu können. »Ich bin auf einen Distanzhalter getreten.« Cynthia lachte unvermittelt, beinahe schon hysterisch. »Was? Hat hier einer versucht, Ikea-Möbel zusammenzubauen?« »Sag mal, spinnst du?« fuhr Josh sie ungehalten an. Doch sie konnte einfach nicht aufhören zu lachen und brachte prustend hervor: »Ist doch wahr. Ich hab die Dinger immer beim Einbauen vergessen und dann sind die Regale auseinandergekracht.« »Dafür gibt's doch eine Anleitung«, fragte Josh, der über den mehr als nur absurden Themenwechsel verwirrt war. »Für sowas bin ich viel zu stolz gewesen, weißt du«, erklärte sie immer noch mit einem leichten Grinsen auf dem Gesicht, das wie ein letztes Nachschimmern der Lachslaven wirkte. »Ich musste immer allen beweisen, dass ich es auch ohne den dummen Wisch kapierte.« »Ist Möbelaufbau nicht ein etwas unpassender Grund dafür, sich mit Ambitionen in Probleme zu stürzen?« erkundigte er sich und musste sich eingestehen, dass er über die Ablenkung nun mehr als froh war. Dies würden ziemlich sicher ihre letzten Minuten sein, und er wollte sie nicht damit verbringen, darüber nachzugrübeln, ob sie sich richtig entschieden hatten. Dafür wäre es nun ohnehin zu spät. »Wahrscheinlich hast du recht«, erwiderte Cynthia nun nachdenklicher, bevor sie hinzufügte: »Weißt du, ich war schon immer ein verdammter Dickschädel. Alles musste genauso gehen, wie ich es will. So war es mit meiner Karriere, mit meinem Leben und so wird es auch mit meinem Tod sein.« »Wir kennen uns zwar erst seit ein paar Monaten, aber das habe ich schon damals begriffen, als ich dich das erste Mal im Spital gesehen habe«, entgegnete Josh amüsiert, immer mit dem Kopf durch die Wand. »Du bist nicht viel anders, sonst wärst du jetzt nicht hier«, wandte Cynthia ein. »Auch du wolltest die Krankheit nicht siegen lassen, ihr nicht die Macht geben, über dein Leben zu entscheiden.« »Wer schließt denn heutzutage noch einen solchen Pakt?« fragte er mehr an sich selbst, denn an seine gute Freundin gerichtet, während er seine Waffe betrachtete. »Wer trifft sich schon nur, um zusammen zu sterben?« »Na wir«, erwiderte sie. »Vielleicht sind wir einfach nur kindisch oder etwas verrückt.« »Hast du denn keine Angst?«, wollte Josh wissen. Ihm war bei der Sache nicht besonders wohl. Doch auf die paar Wochen oder Monate würde es wohl nun auch nicht mehr ankommen. »Doch, natürlich«, entgegnete sie. »Aber ich versuche es als Abenteuer zu sehen. Als einen letzten Deathmatch.« »Mit 4 angeheuerten Killern aus Downtown, die Automatikwaffen tragen als das rote Team?«, stellte Josh nun grinsend fest. Als Gamer entging ihm Cynthias Witz nicht. Und auch wenn ihm nicht zum Scherzen zumute war, etwas Besseres fiel ihm auch nicht ein und offenbar konnten sie jetzt, da es an der Zeit war, nicht mehr damit aufhören. Sie zuckte mit den Schultern und meinte, »Vielleicht hätten wir ihnen sagen sollen, dass wir zurückschießen.« »Das sind Straßengangster. Die sind den ein oder anderen Treffer gewohnt«, murmelte er und sah sich in der alten Schusterei um. »Außerdem ist denen noch nicht klar, dass sie ihre Auftraggeber ermorden sollen.« Cynthia musterte erneut ihre Waffe, bevor sie fragte, »Wollen wir die Sache zu Ende bringen?« »Bist du denn bereit?«, erkundigte sich Josh. Er konnte vor seinem geistigen Auge schon die gelben Absperrbänder vor dem verlassenen Haus sehen. Die Polizeiautos mit den blinkenden Blaulichtern. Und die Menschenmasse, die zu sehen versuchte, was in dem unauffälligen Gebäude geschehen sein mochte. Ohne zu zögern erklärte sie, »Ja, nichts bereuen, nicht zurückblicken.« Er nickte. »War schön, dich gekannt zu haben.« Auf 3. Er fühlte sich nicht gut und hatte ein trockenes Gefühl im Mund. Doch trotzdem war er grimmig entschlossen, nicht die Polizei zu rufen. Zwar fühlte sich Josh noch immer nicht bereit zu sterben, doch noch weniger wollte er dies langsam in einem Krankenhausbett tun, mit immer schlimmer werdenden Schmerzen und einem vor lauter Medikamenten vernebelten Verstand. Während er herunterzählte, konnte er das Adrenalin in seinen Adern fühlen. Genau wie früher, als er vor dem großen Bildschirm gesessen hatte, den Controller fest in der Hand, bereit für den nächsten Deathmatch. Nur ist dieses Mal die Entscheidung darüber, welches Team überlebt und welches nicht, etwas definitiver. Das war Der Pakt, geschrieben von Sarah. Für euch gelesen hat Sophia Helena Rossi. Diese Kurzgeschichte spielte am vorgegebenen Setting Schusterei und beinhaltete die Clues, Anleitung, Menschenmasse, Schneiderpuppe, Krankheit und Distanzhalter. Wir hoffen, unser kleines literarisches Häppchen hat euch gemundet. Auch wenn wir kaum daran zweifeln, dass ihr satt seid, wollen wir euch unsere anderen Spezialitäten empfehlen. Auf cluewriting.de steht ein Menü mit weit über 300 Kurzgeschichten zur Verfügung, das nicht nur die Augen zufriedenstellt, sondern auch gleich ein Knurren im Magen hervorruft. Solltet ihr Appetit auf etwas Akustisches haben, empfehlen wir euch das Tagesmenü auf dem Cluecast. Ob ihr euch für den Lese- und Hörgenuss hinsetzen oder ihn als Takeout konsumieren wollt, bleibt voll und ganz euch überlassen. Das Team der beiden Cluewriting-Köchinnen wird zudem immer wieder durch Gastautoren ergänzt, die eine größere Variation in den Speiseplan bringen und exotische Spezialitäten zaubern. Außerdem können unsere Gäste auch aktiv zum Cluewriting-Angebot beitragen und dies gleich auf mehrere Arten. Sei es durch Kommentare und Bewertungen der einzelnen Gerichte oder das Vorschlagen von Zutaten unter dem Menüpunkt »Dein Cluewriting«, eurem Einfluss auf die Zubereitung sind keine Grenzen gesetzt. In unserem Etablissement wird auch experimentelle Küche aufgetischt, beispielsweise mit den Cluewriting-Interviews, in denen außergewöhnliche Literaturpersönlichkeiten exklusiv für euch angerichtet werden. Wir möchten uns herzlich bei unserer Hauptsponsorin Bettina Hahnloser bedanken, ohne die unsere literarisch-akustische Gaststätte nicht hätte eröffnet werden können. Ein weiterer Dank geht an die Catering-Firma hörtalk.de. Dank ihren hochkompetenten Audiolieferanten kann euch das Gasthaus Clue Writing literarische Häppchen direkt und ohne Aufpreis frei Gehörgang liefern. Besucht diese Helden des Cluecast auch auf ihren Seiten und vergesst nicht, dem Echo ihrer Stimmen zu folgen. Hallo, ich bin die Sophia Helena Rossi. Ich bin Schauspielerin und Sprecherin und finde es total schön, beim Cluecast dabei zu sein. Ich liebe die Arbeit als Sprecher, weil es eine tolle Abwechslung zum Drehalltag ist. Da hat man nämlich nicht immer die Möglichkeit, sich auszuprobieren und zu gestalten. Ich hoffe, die Geschichte hat euch gefallen. Man hört sich. Am Ende jedes guten Essens kommt natürlich die Rechnung. Doch das ist kein Grund, traurig zu werden und nervös im Geldbeutel zu kramen. Eure literarischen Schulden könnt ihr mit Tellerwaschen abarbeiten. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist uns zu liken, teilen und ab und an zu kommentieren. Wir lieben Empfehlungen und sie sind uns noch so viele megalotastische Menüs wert. Also macht uns die Freude, sodass wir unter den weißen Chefhüten rot werden. Mit uns dinieren könnt ihr auch auf Facebook, Twitter, Google+, Tumblr, Instagram und Blogloven. Und nein, wir meinen nicht wahlweise, wir meinen überall. Selbst an die literarischen Kostverächter haben wir gedacht. Vor dem Klo liegen nämlich E-Cards zum Mitlachen und Mitnehmen aus. Unsere Kellner servieren euch den Podcast auf unterschiedlichsten Plattformen. Immer schön präsentiert auf einem weißen, frisch gebügelten Tischtuch. Auf iTunes erhaltet ihr die Episoden mit leckerem Apfelgeschmack, auf Stitcher und TuneIn in der besten Radiofrische und auf YouTube ist gar das Auge mit. Also nicht länger zögern, sondern gleich überall auf den Abonnieren-Knopf klicken. Dann werden euch garantiert alle Episoden an den Tisch gebracht, ohne erst lange warm gehalten werden zu müssen. Und damit wollen wir für heute abdecken, unser Trinkgeld einstecken und die Kerzen ausblasen. Denn auch wir haben nach einem langen Tag in der literarischen Garküche den Feierabend verdient. Besucht uns doch bitte jederzeit wieder. Mit fantastiliardischem Dank fürs Zuhören und den besten Wünschen. Eure Cluecaster. Ehre ist das kleine Ding, das man immer in den Gängen der Supermärkte verliert.